Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Personen. Wo genau festgelegt wird, wie sie miteinander umgehen. Sehr gut. Im alten Bund hat Gott ganz genau festgelegt, sie werden durch das Halten des Gesetzes mit ihm umgehen. So wird Gott mit ihnen verhandeln. Und im neuen Bund macht er das durch Jesus Christus. Hebräer 7, Vers 22 haben wir aufgehört mit dieser Bibelstelle. So ist Jesus auch Bürger eines besseren Bundes. Das heißt, der bessere Bund, den wir haben, der Bürger dafür ist Jesus. Und das muss uns tief in unser Herz hineingehen. Denn wir sind so erzogen worden, dass so viel von uns abhängt. Ich habe dem Rudi gerade erzählt, der Herr hat mich auf eine übernatürliche Art und Weise mit einem jungen Mann verknüpft. Der ist 24 Jahre alt, der lebt in Sao Paulo. Und der ist verheiratet seit 9 Monaten mit einem jungen Mädchen, 20 Jahre alt. Und er ist vor 2 Jahren auf die Straße gegangen und hat vor 2 Jahren auf der Straße begonnen zu evangelisieren. Und viele Leute haben von Brasilien eine völlig falsche Vorstellung. Klar, in Brasilien ist in den letzten 30 Jahren viel passiert. Aber die Idee, die die Leute haben, dass in Brasilien Erweckung ist, die stimmt absolut nicht. Ich weiß nicht, woher die Leute das haben. Ich lebe jetzt 6 Jahre drüben, überhaupt nicht. Viele Gemeinden schrumpfen, viele Gemeinden sperren zu, Kriminalitätsraten schnellen hinauf. Also es ist vom Reich Gottes nicht sichtbar. Gemeinden, was wir als Gemeinden bezeichnen würden, sind korrupt, lügen, stehlen, betrügen, leben wie jeder Mensch auf der Straße. Nur sie haben irgendwann halt einmal sich einer evangelikalen Kirche angeschlossen. Und ich sage, in unseren eigenen brasilianischen Gemeinden habe ich immer wieder gesagt, in Wirklichkeit habt ihr euch nur konvertiert vom Katholizismus zum Evangelikalizismus, aber seid genauso, wie ihr immer gewesen seid. Nur jetzt geht ihr halt in eine andere Kirche, nämlich in die Freikirche. Und das ist so. Es hat einen Aufbruch gegeben vor einiger Zeit in Brasilien, vor vielen Jahren, aber heute ist es so, dass es in vielen Bereichen überhaupt nicht so ist. Aber da gibt es diesen jungen Mann, der ist 24 Jahre alt und Gott hat mich mit dem zusammengeführt auf eine Art und Weise, die so genial war. Ich habe von dem noch nie was gehört. Ich kannte ihn nicht und ich musste nach Sao Paulo fliegen, um zu predigen bei einem anderen jungen Mann in der Gemeinde. Und der rief mich an und sagte, Gereinhard, bitte kannst du nicht schon am Sonntag kommen? Ausgemacht war, dass ich bei ihm Montag, Dienstag, Mittwoch, 3 Tage Abend ein Seminar mache in der Gemeinde dieses Pastoren, der Teil von unserem Gemeindenetzwerk ist. Und er sagt, Reinhard, kannst du schon nicht am Sonntag ankommen? Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, ich möchte gerne, dass du in einer Gemeinde von einem Freund von mir predigst. Und ich habe gesagt, das geht leider nicht, weil ich komme erst am Sonntag in der Nacht an, also von Samstag auf Sonntag in der Nacht an, von einer sehr anstrengenden Reise. Und ich kann nicht, wenn ich in der Nacht ankomme, am selben Tag schon wieder wegfliegen, wohin zum Predigen und dann die nächsten 3 Tage bei dir jeden Tag diene. Den Sonntag brauche ich ein bisschen Zeit, mich auszuruhen. Aber der hat keine Ruhe gegeben und ich habe gesagt, okay, zum Mittag fliege ich weg zu Hause und dann komme ich dorthin. Und er hat gesagt, du bist in einer Gemeindepredigt von einem jungen Mann. Der junge Mann, der ging vor 2 Jahren auf die Straße, hat evangelisiert, Leute haben sich bekehrt, er hat angefangen mit einem Hauskreis oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ich komme dort hinein, also er holt mich am Flughafen ab, ich umarme den Mann und ich kann nicht aufhören zu heulen. Ich habe den Typen noch nie gesehen. Und der liegt mir die Arme und ich heule und ich heule und ich heule und ich sage, wer bist du? Was ist hier los zwischen uns zwei? Und er schaut mir in die Augen und sagt, weißt du, Rainer, dass du mein geistlicher Vater bist? Und ich sagte, Moment einmal, wir haben uns noch nie gesehen, ich weiß gar nicht, wer du bist. Und er hat gesagt, doch, er hat gesagt, ein Freund von dir, bei dem ich die nächsten 3 Tage gepredigt habe, der hat mir ein Buch von dir geschenkt, das heißt Leben in der Fülle des neuen Bundes. Und er hat gesagt, und das ist meine Nahrung und das ist alles, was ich lebe und was ich predige. Und du bist für mich wie ein geistlicher Vater geworden. Ich höre mir alle deine Predigen an und jetzt endlich bist du hier und predigst bei uns. Der Mann hat von 0 vor 2 Jahren auf der Straße evangelisiert, heute eine Gemeinde, inzwischen knapp 3000 Leute. Wenn du dort hineingehst, die Atmosphäre ist elektrisch. Debbie war jetzt mit mir. September war es? Ich glaube September. Es war außergewöhnlich, gell, Debbie? unwahrscheinlich. Ich habe zu Debbie gesagt, will sie zum Mittag kurz ins Hotel ein bisschen ausruhen gehen? Und sie hat gesagt, nein, ich will einfach nur mit dem Victor beim Mittagessen sitzen, ihm gegenüber sitzen. Es ist unbeschreiblich. In dieser Gemeinde ist von Gründung an nichts anderes gepredigt worden als der neue Bund und der neue Bund und der neue Bund radikal und absolut ohne Wenn und Aber, ohne Vermischung. Und die Gemeinde ist explodiert. Und ich bin jetzt im Dezember, werde ich wieder dort sein, er macht die erste Konferenz, die sie machen. Und ich habe das Vorrecht, wieder dort zu dienen zu dürfen. Und es ist einfach unwahrscheinlich, wenn du hineinkommst und persönlich erlebst, wenn eine Gemeinde den neuen Bund ergriffen hat und erlebt und radikal diesen Weg wandelt. Und der Mann, der 24-Jährige, der Victor, der wandelt ihn wirklich radikal. Und er hat mir jetzt vorgestern wieder eine Message geschickt. Und er hat gesagt, Reinhard, er hat gesagt, danke, hör nie auf, das zu tun, was du tust. Denn das ist das, was die religiösen, verkrusteten Menschen ja in Wirklichkeit sich danach sehnen. Und wisst ihr, das Herrliche am neuen Bund ist nämlich Folgendes. Das Zentrum des neuen Bundes, der Bürger des neuen Bundes, der heißt Christus. Nicht, was du für Christus tust, sondern das, was Christus für dich getan hat. Und das müssen wir in unserem Herz ergreifen. Im 2. Korinther 3, da spricht der Apostel Paulus über den neuen Bund. Er vergleicht den neuen Bund mit dem alten Bund. Das ganze Kapitel hindurch. Und ich möchte nur so einige Dinge herausgreifen, die Unterschiede zwischen neuen und alten Bund vom 2. Korinther 3. In Vers 3 sagt der Apostel Paulus hier, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne des Herzens sind. Und hier sehen wir, der Unterschied zwischen alten Bund ist, die Gesetze waren auf steinerne Tafel geschrieben. Im neuen Bund, es ist auf unser Herz geschrieben. Im neuen Bund geht alles um unser Herz. Es geht nicht um diese äußerlichen Befolgen von was weiß ich, welche Regeln. Es geht um unser Herz. Da schreibt der Herr seinen neuen Bund hinauf. Vers 5 im selben Kapitel, und ich bringe einige Unterschiede hier hervor, aus Kapitel 3, 2. Korinther. Da sagt er, nicht, dass wir von uns selbst auch tüchtig wären. Und wenn du verstehst, der Zusammenhang des ganzen Kapitels ist, er vergleicht den alten Bund mit dem neuen Bund. Den Schleier des alten Bundes mit der Freiheit des neuen Bundes. Vers 5 sagt er, nicht, dass wir von uns auch tüchtig werden, etwas zu erdenken als uns aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Im neuen Bund geht es nicht um das, was du alles kannst. Um neuen Bund geht es nicht um deine Fähigkeiten. Wenn ich zurückdenke, du liebe Zeit, was haben die Gemeinden, alles da. Machen wir mal einen Gabentest, um deine Gaben herauszufinden und dementsprechend setzen wir dich dann in unsere Gemeinde ein. Wir sind doch keine multinationale Firma, wir sind doch kein Unternehmen, wo wir deine Gaben brauchen. Die Tüchtigkeit im neuen Bund, die kommt woher? Von Gott. Wenn wir verstehen würden, Christus in uns, wenn wir verstehen würden, die Gaben sind seine Gaben, die durch uns fließen, wisst ihr, was sein würde? Dann kann jeder 20-Jährige auf die Straße gehen und Zeichen und Wunder fließen durch ihn. Und das ist das, was wir verstehen müssen im neuen Bund. Es geht nicht um, was du Begabungen mitbekommen hast. Es geht nicht um deine Fähigkeiten. Ich hoffe, ich habe Zeit, morgen darüber zu lernen, über unsere göttliche DNA, die uns im neuen Bund gegeben wurde. Weißt du, dass jede Person in diesem Raum hat zwei DNAs? Du hast die DNA von Vater und Mutter und du hast eine zweite DNA, die ist eine göttliche, geistliche DNA, die hast du, die ist in dir drinnen. Und jeden Tag musst du dich entscheiden, gemäß welcher DNA du lebst. Und wir sind so hingedrillt worden, nach unseren natürlichen DNAs zu leben. Und was haben wir? Den Krautsalat, den wir eigentlich nicht haben sollten. Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn die Bibel vom Buchstaben spricht, wo spricht sie? Sie spricht vom alten Bund, vom Buchstaben des Gesetzes. Was macht das Gesetz? Es tötet. Tu das, mach jenes, tu das nicht, mach jenes nicht, tu das, mach jenes nicht. Wisst ihr, die Pharisäer, die waren die Experten darin, dass sie das Gesetz radikal gelehrt haben, nicht nur die 613, die haben ja noch mehr gelehrt. Die haben ja noch die mündlichen Überlieferungen dazugenommen. Und die haben das Gesetz beinhart durchgezogen, aber das Wichtigste haben sie vergessen, nämlich Liebe und Barmherzigkeit. Und da hat Jesus ihnen auch getadelt. Und hier sehen wir, der Buchstabe tötet. Es gibt keinen Menschen, der versucht, nach dem Gesetz vor Gott gerecht zu werden, gut dazustehen, ihm wohl zu gefallen und er nicht ein totes Leben hat. Das ist absolut unmöglich, denn der Buchstabe tötet immer, es ist der Geist, der lebendig macht. Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel herrlicher. Er vergleicht wieder den Dienst des alten Bundes mit der Verdammnis. Er sagt, okay, da gab es eine gewisse Herrlichkeit, aber der neue Bund ist viel herrlicher, der Dienst der Gerechtigkeit. Warum? Im alten Bund hast du keine Gerechtigkeit, im neuen Bund bist du die Gerechtigkeit. Und da ist ein riesengroßer Unterschied. Wann hat der alte Bund geendet? Das ist die wichtige Frage. Denn wir müssen immer wiederum verstehen, die Bundregeln waren klipp und klar im alten Bund. Wenn du das tust, was ich dir gesagt habe. Das heißt, der alte Bund war klar von Gott definiert in 2. Mose 33 und 34, in 5. Mose 28, ganz klar definiert. Der alte Bund läuft so aus. Ich gehe mit dir eine Verbindung ein, mit dir Volk Israel, und die Verbindung lautet so. Du tust, was ich dir sage, 613 Gesetze, und ich segne dich. Du tust nicht, was ich dir sage, und dann wirst du verflucht sein. Das war ganz klar die Regel. So, wann ist dieser alte Bund geändert? Und was manche Leute nicht verstehen wollen, und da gibt es immer wieder diese Argumentationen. Die sagen, ja, aber Reinhard, das ist ja gar nicht so, dass das Gesetz heute nicht mehr für uns gilt. Römer 13, Vers 8 sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn das Gesetz durch die Liebe erfüllt ist, was gibt es noch zu tun, wenn es erfüllt ist? Und wenn du den Zusammenhang liest von Römer Kapitel 13, Vers 8, er spricht über die 10 Gebote sogar. Und weißt du, was wir verstehen müssen, ist so, die Regeln des alten Bundes waren eben die Gebote. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das Gesetz war Teil des alten Bundes. Christus ist das Ende. Also mit Christus kam der alte Bund zum Ende. Der existiert nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Der Kolosserbrief schreibt uns so schön, der Apostel Paulus sagt, dass diese Dinge, die sind ein Schatten, die sind nicht die Realität, die sind nur ein Schattenbild von dem, was tatsächlich kommen sollte. Drei Dinge sind geschehen im neuen Bund, die hat es noch nie zuvor gegeben in der Geschichte der Menschheit. Also in der ganzen Geschichte der Menschheit hat es diese drei Dinge noch nicht gegeben, die erst gekommen sind mit dem Kommen des neuen Bundes. Nachdem Jesus Christus mit seinem herrlichen Blut eingegangen ist in das Allerheiligste im Himmel und hat den Weg für uns frei gemacht. Wisst ihr, dass die geistliche Welt real und zugänglich ist für uns im neuen Bund? Ich habe hier gesagt, ich habe absolut nicht die Zeit, alles zu lehren. Aber zum Beispiel, ich habe diese Tage so ein Gebet gehört. Herr, öffne den Himmel. Ja, Rainer, du lebst in Brasilien unter einem offenen Himmel, aber hier ist der Himmel. Der Himmel ist geöffnet. Jeder Mensch, jeder Christ, der im neuen Bund lebend ergriffen hat, ich habe die Zeit nicht, ich habe mir vorgenommen, ich wäre in Polen jetzt in 3 Wochen, wenn ich dort bin, werde ich vielleicht darüber lehren. Jeder Christ kann jeden Tag in den Himmel gehen, ohne sterben zu müssen. Die Bibel sagt das ganz klar. Klipp und klare Lehre von der Bibel her. Der Himmel ist nicht etwas, was uns erwartet nach dem Ableben auf dieser Erde. Wir haben Zugang zum Himmel heute. Der Vorhang ist zerrissen. Das Allerheiligste, die manifestierte Gegenwart Gottes ist heute für jeden zugänglich. Das lehrt die Bibel ganz klipp und klar im Kolosser und im Hebräerbrief. Aber drei Dinge, die sind geschehen mit dem, jetzt seid ihr neugierig, wie das geht, gell? Ihr müsst nach Polen kommen, aber in Polen gibt es keinen Platz mehr, wir sind schon voll. Haben wir leider keinen Platz mehr für euch, aber wir werden es auf den Podcast geben, wenn ihr Englisch oder Polnisch könnt. Drei Dinge sind geschehen, die durch den neuen Bund geschehen sind und die es nie vorher gegeben hat. Und im Jeremia Kapitel 31, ich werde den ganzen Abschnitt nicht lesen, von Vers 31 bis 34, der Zeit wegen nicht, da schreibt der Prophet Jeremia über diesen neuen Bund, den Gott macht. Und die drei Dinge, die er schreibt, die es vorher nie gegeben hat, war das erste. In Vers 23, Jeremia 31, Vers 33, Entschuldigung, 33. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie soll mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, in ihr Herz und es auf ihrem Herzen schreiben. Hör zu. Wenn das Gesetz des neuen Bundes, so wie Gott will, dass ich lebe, in mein Innerstes hineingeschrieben ist, warum brauche ich dann äußere Anregungen oder warum brauche ich dann Menschen, die mir sagen, wie ich leben soll? Das ist eine Frage. Das hast du vorher nie gegeben. Ich bin absolut überzeugt davon, zutiefst überzeugt davon, wenn wir radikal im neuen Bund leben würden und Christen von dem Moment an, wo sie sich bekehren würden, in den neuen Bund hineinführen würden und wenn wir Gott vertrauen würden, dass der neue Bund funktioniert, dann hätten wir die ganzen Probleme, mit denen sich Christen 30 Jahre lang durchschleppen und versuchen, ihre Schwächen zu überwinden, die hätten wir dann nicht mehr. Da gibt es einen Mann in England, ich weiß nicht, ob er noch lebt, wenn, dann ist er sehr alt. Als ich in England gelebt habe, habe ich ihn persönlich kennenlernen dürfen, einige Male sogar. Ein, nach meinem Verständnis, einer der besten Bibellehrer dieses Jahrhunderts, weltweit gesehen. Und dieser Mann, einfach ein außergewöhnlicher, faszinierender Bibellehrer. Und er war Pastor in einer Gemeinde und sie hatten immer Sonntagvormittag und Sonntagabends Gottesdienst. Und ein junger Mann bekehrte sich bei ihm. Und als dieser junge Mann bekehrte, der hatte eine Angewohnheit, jeden Sonntagabend ging er ins Kino. Immer. Ging immer ins Kino. Und er kam zum Pastor gleich nach seiner Bekehrung und sagte zum Pastor, Pastor David, was soll ich tun, am Sonntagabend ins Kino gehen oder in den Gottesdienst gehen? Frage, wenn du Pastor bist, was würdest du dem sagen? Ehrlich jetzt. Natürlich zum Gottesdienst gehen. Weil wir brauchen ja dich auf dem Sessel sitzen und dein Schärflein im Körblein. Der Pastor hat ihm Folgendes gesagt, warum fragst du mich? Ich bin nicht derjenige, der dir sagt, wie du zu leben hast und der dir die Gesetze gibt. Der Heilige Geist wohnt in dir, seine Gesetze sind in deinem Herzen, frag doch ihn. Und der junge Mann hat gesagt, sag mir doch, was ich tun soll. Soll ich am Sonntag in Gottesdienst gehen oder ins Kino? Und der hat gesagt, das werde ich dir nicht sagen, frag den Herrn. Wahre Geschichte, ich habe sie selber von ihm gehört. Der junge Mann ging ins Kino, das war vor vielen Jahren in England. Der ging ins Kino und da waren die Karten, die waren so Sitzplatz nummeriert, ich weiß, es ist in jedem Land anders. Und er hat gesagt, ich will zwei Karten bitte. Und die Dame hinter der Kasse hat gesagt, wo ist der zweite? Und er hat gesagt, ich will zwei Kinokarten bitte. Und die Dame hat gesagt, Moment, für wen? Einfach zwei Karten. Daraufhin hat die Dame gesagt, nein, weil zwei Karten bekommen sie nicht, sie sind alleine hier. Da kommt vielleicht ein Jugendlicher, der sich hineinschleichen will, der noch nicht alt genug ist für den Film. Nein. Daraufhin hat der Mann gesagt, ich will zwei Karten bitte, eine für mich und eine für Jesus. Daraufhin hat die Frau ihren Manager geholt und der Manager kommt und sagt, was ist da los? Da war schon eine Schlange, ein Wirbel. Und die Frau sagt, die Kassiererin sagt zum Manager, der Mann will zwei Karten. Dann sagt der Manager, dann gib ihm zwei Karten. Nein, er will eine für ihn und eine andere will er für Jesus. Und der Manager sagt, gib ihm einfach die zwei Karten. Der Mann geht rein ins Kino, setzt sich hin und sagt, Jesus, schauen wir uns den Film an. Nach 2 Minuten oder 3 Minuten des Filmes, plötzlich steht Jesus auf und geht aus dem Kino raus. Und der Mann geht Jesus nach und sagt, wenn du da nicht bist, will ich auch nicht hier sein. Und Frage war gelöst. Aber wisst ihr, viele von uns würden sich niemals wagen, so umzugehen mit Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, weil wir nicht glauben, dass der neue Bund funktioniert. Wir haben nicht das Vertrauen, dass Gott tatsächlich seine Gesetze in die Herzen der Menschen schreibt. Und das hat es auch vorher nie gegeben, denn vorher gab es nur die Gesetze, die von Gott durch den Menschen vermittelt worden ist. Das zweite, was neu war, ist Vers 34. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennet den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, so spricht der Herr. Das zweite, was es noch nie zuvor gegeben hat, ist, jeder Mensch wird ein persönliches, intimes Kennen des Herrn haben. Und eine Dame hat mir heute Nachmittag nach Ende der Session bestätigt, ihr ist es ganz genauso gegangen. Sie hat ihr Leben vor vielen Jahren Jesus übergeben, sie hat diesen herrlichen Gott kennengelernt, sie hat diesen Gott erlebt, der so toll und wunderbar und gewaltig ist, und dann ist sie in die Gemeinde gegangen und da wurde alles kaputt gemacht. Und die hat mir erzählt von ihr, wo bist du denn, wo ist sie denn, die mir das erzählt hat. Da sitzt sie, ja genau. Und die hat mir eben gesagt, weißt du, und die hat mir geschildert, wie und ich habe gespürt, wie furchtbar das ist, und so viele leben das. Und die hört nicht, dass ich bin nicht gegen irgendwelche Gemeinde, aber wo ich sage ist, wir müssen als Gemeinde aufhören, dass wir nicht versuchen, die Leute in ein Gesetz hineinzubringen, anstatt in eine intime Beziehung mit dem Herrn hineinzubringen. Was haben wir in Österreich geschimpft über die katholische Kirche und über das Priestertum und die Marienverehrung? Und wir haben ganz genau das Gleiche gehabt, nur wir haben es anders genannt. Wir nennen den halt Pastor. Aber letztendlich ist genau der auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn du Probleme hast, kommst du zu mir, ich bete für dich und dann wird es gut gehen. Weil ich stehe zwischen dir und Gott, ich habe einen besonderen Draht zu ihm. Aber die Bibel sagt im neuen Bund, jeder soll den Herrn erkennen. Im neuen Bund ist das Ziel des neuen Bundes und der Wunsch Gottes, dass jeder Mensch von dem Augenblick an, wo er wiedergeboren und sich bekehrt hat, in Christus kommt und eine persönliche, intime Beziehung mit Gott hat. Und das dritte, was es vorher noch nie gegeben hat, Vers 34, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Jedes Jahr war ein Gedenken der Sünde im alten Bund, wenn der Priester hineingegangen ist ins Allerheiligste. Jemand hat zu mir vor kurzem gesagt, Reinhard, ist das nicht toll? Glaubst du das auch, dass der Herr meine Sünden ins Meer der Vergessenheit geworfen hat? Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht. Glaubt ihr das? Wisst ihr, dann sagte mir diese Dame, aber es steht ja in der Bibel, der Herr wirft unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit. Und ich habe gesagt, nein, das steht nicht in der Bibel. Und sie hat gesagt, doch, doch, doch. Ich habe gesagt, such mir den Vers. Und sie hat versucht, ihn zu finden und es steht nicht in der Bibel. Habt ihr auch geglaubt, es steht in der Bibel? Einige von euch schauen jetzt. Ja, nein, doch. Nirgends steht in der Bibel, dass es das Meer der Vergessenheit gibt. Wisst ihr, Gott vergisst nicht. Er ist nicht vergesslich, hat weder Alzheimer noch ist er altersschwach. Nirgends steht in der Bibel, dass Gott unsere Sünden vergessen hat. Schau mal, was die Bibel sagt. Er wird nicht mehr daran gedenken. Es ist ein großer Unterschied, ob du etwas vergisst oder ob du dich entscheidest, nicht mehr daran zu denken. Und das ist die Herrlichkeit des neuen Bundes. Gott, der nicht vergesslich ist, trifft eine Entscheidung und sagt, ich entscheide mich nie mehr wieder daran zu denken über den Mist, was du gemacht hast. Und wenn wir das ergreifen in unserem Herzen, den neuen Bund, diesen Aspekt des neuen Bundes, dass Gott, der nicht vergesslich ist, hat eine Entscheidung getroffen. Niemals wird er über meine Sünden nachdenken und er wird auch nicht mehr daran denken. Das ist für mich eine außergewaltige Tatsache. Den restlichen Abend möchte ich mit dem Blutsbund verbringen. Den Blutsbund gibt es heute noch. In vielen afrikanischen Kulturen, in auch südamerikanischen Kulturen. Es gibt in Ländern dieser Welt heute noch den Blutsbund. Der Blutsbund ist ein ganz besonderer Bund und ein ganz wichtiger Bund. Und der Blutsbund ist auch Teil des neuen Bundes. Und wenn wir im Alten Testament studieren und im Neuen Testament studieren, dann wissen wir, dass ohne Blut gibt es eigentlich diesen Blutsbund gibt es nicht ohne Blut. Darum heißt er auch Blutsbund. Und das Blut hat eine ganz wichtige Bedeutung auch im Neuen Bund und in der Bibel. Und um diesen Blutsbund zu verstehen, ist es am besten, wenn wir schauen, welchen Bund Gott mit Abraham gemacht hat, der ja auch unser Glaubensvater sozusagen ist. Und wir sehen ganz am Anfang, wo das erste Mal Blut geflossen ist, war es bereits in 1. Mose 3, wo Gott sagte, es ist nicht genug, dass du dich selbst bedeckst und selbst zudeckst, deine Scham und deine Blöße, sondern ich werde ein Tier sterben lassen und Blut fließen lassen. Und Gott hat dann den Menschen dadurch begleitet. Und im 2. Mose 15 sehen wir herrliche Parallelen zwischen dem Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, und dem neuen Bund. Der abrahamische Bund ist nicht der neue Bund, Aber wir sehen Parallelen. Es ist ja auch der Abraham, der ist aus Glauben gerechtfertigt worden und so ist er auch als solcher von diesem Aspekt her der Vater unseres Glaubens genannt. Und wenn wir schauen, den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, da sehen wir Parallelen zur Kreuzigung, die sind erstaunlich, die sind fantastisch. Da sehen wir Parallelen zum neuen Bund, die sind ganz erstaunlich. Wir sehen im 2. Mose 15, am besten wäre es ja, wenn wir das ganze Kapitel durchlesen könnten, aber dafür haben wir heute Abend nicht Zeit. Ich denke, in meinem Buch beschreibe ich das etwas genauer und etwas ausführlicher. Also wir sehen im 2. Mose 15, da kommt Gott einmal zu Abraham und Gott beginnt diesen Bund mit ihm zu schließen. Und die Parallelen zur Kreuzigung, darüber werde ich mir heute Abend nicht Zeit nehmen. Wir haben einfach die Zeit nicht, die durchzugehen. Aber die Wahrheiten des neuen Bundes sehen wir hier als tolle Parallelen zum Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Wir sehen, dass Gott einfach zu Abraham kommt und Gott ging zu Abraham und er sagte Gott zu Abraham Folgendes. Er sagte Gott zu Abraham, dass er die Tiere bringen sollte und eben diesen Bund mit ihm eingehen wollte. Und Abraham nahm diese Tiere und er schnitt diese Tiere in zwei Teilen, außer die Turteltauben, die hat er gegenübergelegt. Und dann legte er die zwei Hälfte der Tiere, die er geschnitten hat, einander gegenüber. Und dann geschah etwas ganz Erstaunliches. Erstens, die Frage ist, warum hat Abraham das getan? Gott hat ihm ja das nie gesagt. Gott hat nur gesagt, bring mir die Opfertiere. Warum hat er die bereits zerteilt und gegenübergelegt? Denn in der hebräischen Kultur war der Blutsbund etwas sehr Bekanntes. Denn hat nicht nur Gott mit Menschen geschlossen oder Gott mit Abraham in diesem Fall. Menschen haben miteinander auch Blutsbünde geschlossen. Das war etwas relativ Gängiges und relativ Normales in der hebräischen Kultur. Und dann sagt uns die Bibel, ist etwas geschehen, nämlich im Vers 17 und 18, 2. Mose 15, Vers 17 und 18. Und es geschah, die hat inzwischen die Schlachter, du bist genial. 2. Mose 15, 1. Mose 15, Entschuldigung, wie komme ich auf 2. Mose? Im 2. Mose gibt es schon lange keinen Abraham mehr. Dankeschön, 1. Mose 15, Vers 17 bis 18. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat. Schau, hier ist ganz etwas Interessantes geschehen. Zuvor, bevor das geschehen ist, da sagt die Bibel, ein tiefer Schlaf kam über Abraham. Und jetzt, um das zu verstehen, müssen wir Folgendes verstehen. Wie hat ein Blutspunkt funktioniert? Ein Blutspunkt hat so funktioniert. Die zwei Parteien, die den Bund miteinander schließen, die bringen eben die Tiere als Opfer. Die Tiere wurden in der Mitte geteilt, so wie Abraham es auch gemacht hat. Ihr könnt das dann zu Hause ganz klar beschrieben im 2. Mose 15. Wie gesagt, ich will der Zeit wegen da schnell durchgehen. Die Tiere wurden in der Mitte durchgeschnitten. 1. Mose. Danke. Warum hänge ich am 2. Mose? Was ist los mit mir? Die Tiere wurden in der Mitte durchgeschnitten und dann beim Bund, der wurde folgendermaßen abgeschlossen. Zuerst derjenige, der den Bund angeboten hat. Also der kommt und sagt, ich will mit dir einen Bund eingehen, einen Blutsbund. Hier sind die Regeln, hier sind die Bedingungen, gehst du in mir ein? Und er sagt, ja. Die Tiere wurden durchgeschnitten, wurden hingelegt. Dann geht die erste Person durch. Also hier sind die Tierstücke. Ich gehe durch und ich sage, etwas, das in etwas so geklungen hat. Möge es an mir geschehen, so wie es an diesen Tieren geschehen ist, sollte ich je diesen Blutsbund brechen. Und ich gehe dann zurück. Was habe ich somit gemacht? Ich habe den Schwur abgelegt. Ich habe den Eid abgelegt. Ich habe soeben einen Eid abgelegt, dass mit mir soll das passieren, was mit diesen Tieren geschehen ist, nämlich ich soll getötet werden. Wenn ich je diesen Blutsbund breche. Drum, ein Blutsbund war in der hebräischen Kultur so gewaltig und so stark und so ernsthaft. Angenommen, wenn ich einen Blutsbund eingegangen wäre mit Gerhard und dann kommt irgendein Angriff auf uns und ich laufe weg, weil ich Angst habe um mein Leben, anstatt ihn zu schützen. Denn Teil des Blutbundes war mein Leben für dein Leben. Ein zweiter Teil des Blutsbundes war, es gibt nicht mehr meins und deins, es gibt nur mehr unser. Ab dem Augenblick des Blutbundes, wenn ich 10.000 Schulden habe und er 100.000 plus habe, dann haben wir nach dem Blutspunkt nicht mehr 10.000 Schulden und 100.000 plus, dann haben wir nach dem Blutspunkt 90.000. Das gab kein Eins und Meins und Deins mehr. Und das ist wichtig zu verstehen. Wisst ihr warum? Denn durch den neuen Bund gibt es nicht mehr, das gehört dem Herrn und das gehört mir. Durch den neuen Bund, alles was mein ist, ist sein und alles was sein ist, ist mein. Ihr habt das nicht gehört. Durch den neuen Bund, alles was sein ist, ist mein. Die Bibel sagt im Hebräer Kapitel 1, das brauchst du jetzt nicht hinaufgeben, wir lassen den ersten Mose oben. Die Bibel sagt im Hebräer Kapitel 1, dass Gott am Ende durch alle möglichen, durch viele Dinge am Anfang gesprochen hat, am Ende durch seinen Sohn, und dann sagt die Bibel Folgendes. Gott hat ihn, Jesus, zum Erben über alles eingesetzt. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Jesus zum Erben über alles eingesetzt wurde? Nicht wird, sondern wurde? Seid ihr euch das sicher? Und was ist durch den Blutsbund geschehen? Durch den Blutsbund bist du Erbe über alles geworden. Es ist so ruhig. Okay. Ich muss die Bibelstellen vielleicht doch projizieren. Ha? Jesus wurde von Gott, wurde bereits als Erbe über alles eingesetzt. Hebräer 1, Vers 2. Da Jesus Erbe über alles ist und ich in einem Blutsbund mit Jesus bin, gibt es nicht mehr deins und meins. Drum ist für mich es eine Lass mal das jetzt. Es gibt es nicht mehr meins und deins. Und Römer Kapitel 8 sagt uns Folgendes. Wenn wir nun auch Söhne sind, so sind wir Erben und Miterben Christi. Wenn du Miterbe mit Christus bist, was bedeutet das? Was erm kehrt, kehrt dir. Könnt ihr mir folgen? Durch den Blutspunkt bin ich ein Miterbe Jesu Christi geworden. Da Jesus Christus Erbe über alles ist, bin ich jetzt Erbe über alles. Drum, 100 Waisenhäuser zu bauen, ist kein Problem. Weil alles, was Jesus gehört, gehört mir. Wenn du das in deinem Herzen ergreifst, wirst du nie mehr in deinem Leben einen einzigen Gedanken verschwenden an natürliche materielle Versorgung. Niemals mehr. Wenn du das in deinem Herzen ergreifst, wirst du niemals mehr einen Gedanken verschwenden über Sieg in deinem Leben. Denn der Sieg Christus ist dein Sieg. Wenn du dir das einmal in deinem Herzen ergreifst, dann hast du ein Problem. Denn die Nebenwirkung dieses Blutsbundes, und wenn du das im Herzen ergreifst, ist folgendes. Du hast plötzlich Kraft und Energie, die dich fast verrückt macht. Weißt du warum? Weil die Kraft, weil seine Kraft jetzt auch deine Kraft ist. Und wenn du im Glauben diese Kraft nimmst, dann bist du angesteckt an eine 380.000 Volt Starkstromleistung. Drum hat Jesus ja gesagt, wer an mich glaubt, der wird die Dinge tun, die ich tue, und größere Dinge. Warum? Weil in dem Blutsbund gibt es nicht mehr er und ich, da gibt es nur mehr wir. Die Bibel sagt im 1. Korinther, ich glaube es ist 6 Vers 17, da sagt die Bibel Folgendes, wer am Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Ein Geist mit ihm. Wenn du ein Geist mit ihm bist, dann gibt es nicht mehr zwei, dann gibt es nur mehr einen. Stell dir vor, du und Christus eins. Freunde, eine Frage. Was hat Jesus getan, als tausende hungrige Menschen vor ihm standen? Johannes Kapitel 6. Tausende hungrige Menschen. Was hat Jesus getan? Was sind wir gelehrt worden zu tun? Ganz ehrlich. So sind wir. Ich komme immer wieder auf das Gebet des neuen Bundes hin. Da bist du schuld, Michael, glaube ich. Wie sind wir gelehrt worden, umzugehen? Hier ist eine große Not. Ich brauche eine Versorgung für tausende Menschen. Und hier ist jetzt die Situation. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Zwei Fischerl und fünf Brotel ist nichts für tausende von Menschen. Was tun wir? Wir beten. Herr, versorge mich, Herr, versorge mich. Herr, ich vertraue dir, Herr, versorge mich. Herr, ich habe die Rechnung zu bezahlen. Herr, versorge mich, Herr, versorge mich, Herr, versorge mich. Herr, ich will das tun, Herr, versorge mich. Herr, ich will die Mission gehen, Herr, versorge mich. Herr, versorge mich. Und wenn die Versorgung nicht kommt, dann was sagen wir? Wir müssen ein bisschen intensiver beten. Dann ist die Frage, haben wir doch nicht genug gebetet? Und dann beten wir intensiv und dann kommt die Versorgung auch nicht. Und dann kommt die Anklage, hast nicht geglaubt. Ah, ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben. Ja, und dann glauben wir halt mehr und dann kommt es doch nicht. Ah, ich habe nicht genug gefastet. Müssen wir ein bisschen fasten. Ah, müssen wir so beten wie der Elia, den Kopf zwischen die Knie und ernsthaft zu beten. Was hat Jesus getan? Wisst ihr, was Jesus getan hat? Das perfekte Beispiel von nehmendem Glauben finden wir in Johannes 6. Er nahm die Brote, er nahm den Fisch, er blickte auf den Himmel, er dankte, er brach und gab es den Jüngern. Er sagte Danke, er glaubte und er handelte. Das ist nehmender Glaube. Und was ist geschehen? Es ist nicht nur das geschehen, dass alle versorgt waren, am Ende sind 12 Körbe übergeblieben. Und wenn du nachschaust in der Kultur dieser jüdischen Kultur damals, diese Körbe waren nicht kleine Körbchen, so wie unsere Opferkörbe heute Abend waren. Das waren große Körbe. Und wisst ihr, was das Faszinierende in Johannes 6 ist? Die Bibel sagt Folgendes. Und Jesus dankte, brach es, gab es den Jüngern und er sagte, jedem so viel er will. Jesus gab keine Anweisung, wie viel sie bekommen dürfen. Jesus sagt zu den Jüngern nicht, den Franzi gibt es 3 Brötchen, weil der hat so viel gebetet. Der Helena gibt es 7, weil die hat noch intensiver gebetet und gefastet. Und dem Roland da drüben, den gibst du 12, weil der hat schon 3 Wochen lang gefastet und gebetet dafür. Jesus hat gesagt, denn jeder, wie viel er will. Ich habe mich entschlossen, ich will 100 Waisenhäuser in Brasilien. Fertig. Ende, abgeschlossen. Warum? Denn durch den Blutsbund gibt es nicht mehr, Herr, du bist Millionär, du hast die Gold- und Silberminen dieser Welt und ich bin dein armer Reinhard Diener, der dich überzeugen muss, mir ein bisschen Geld zu geben, damit die Kinder nicht auf der Straße verrecken werden. Aber so haben es wir gelebt und so haben sie praktiziert und so wurden wir es gelehrt. Wir wurden gelehrt, das von dem zu leben, was wir uns erreichen und erschaffen und erwirtschaften können. Aber wenn wir den Blutsbund verstehen, plötzlich ist es deins und meins gibt's nicht mehr, es gibt nur mehr uns. Du bist Erbe über alles, also bin ich auch Erbe über alles. Österreich gehört uns. Europa gehört uns. Wir sind Erben über alles. Und dann gingen sie durch diesen Blutsbund durch. Zuerst der ihn angeboten hat. Und dann der andere, der in den Bund mit ihm eingetreten hat. Möge es an mir geschehen, so wie es an diesen Tieren geschehen ist, wenn ich diesen Blutsbund breche. Also was hätte geschehen müssen in 1. Mose 15? Ich bin beim ersten schon wieder zurück, nicht beim zweiten, siehst du? Danke für deine Hilfe. Was hätte geschehen müssen in 1. Mose 15? In 1. Mose 15 hätte zuerst Gott müssen durch die Tiere durchgehen und dann Abraham, denn die Bibel sagte, und Gott kam zu Abraham und die Bibel sagte, Abraham glaubte in Vers 6 und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit zu. Und dann sagt die Bibel, an jenem Tag schloss Gott einen Bund mit Abraham. Aber den Bund kannst du nur dann schließen, wenn beide durchgehen durch die zerstückelten Teile. Und schauen wir hier wieder zurück. Geh bitte zurück zu 1. Mose 15, Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Abend schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und an diesem Abend hat Gott den Bund geschlossen. Was bedeutet das? Erstens, Abraham hat geschlafen, als der Bund mit ihm geschlossen wurde. Wie kann es das geben? Das geht es doch gar nicht. Es mussten ja beide durch die Teile durch. Abraham durfte nicht schlafen, er musste durch die Teile. Gott konnte ja keinen Bund mit Abraham machen, wenn Abraham gar nicht Teil des Bundes war. Gott gab uns hier ein Beispiel von dem neuen Bund. Er gab uns hier ein Zeichen, ein symbolisches Zeichen, wie der neue Bund wirkt. Der neue Bund, der wurde niemals zwischen Gott und dir gemacht. Der wurde niemals zwischen Gott und Christen gemacht. Der neue Bund, der Blutsbund, wurde gemacht zwischen Gott und Jesus Christus, während du schliefst. Sagt uns die Bibel nicht in Epheser Kapitel 2, Vers 1, als wir tot waren in Sünden und Übertretungen? Wir waren tot, wir waren in einem geistlichen Tiefschlaf. Und als wir aufwachten, plötzlich hörten wir die Worte, es ist vollbracht. Und wir traten in diesen neuen Bund als Glauben allein ein, ohne dass wir irgendetwas hinzugetan hätten, genauso wie Abraham. Abraham wachte auf und plötzlich war der Bund fertig. Schau, aber was repräsentieren diese zwei Teile, die durch diese Tiere hindurchgegangen sind? Erstens, die Bibel sagt, es ging ein glühender Ofen, ein rauchender Ofen durch. 2. Mose 13, Vers 21 steht Folgendes. Der Herr Gott aber zog, 2. Mose 13, 21. Der Herr Gott aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. Eine der Bedeutung für Feuersäule im hebräischen Urtext bedeutet ein Ofen. Gott war ja der Erste, der den Bund angeboten hat, also er musste als erstes zur Tür hindurchgehen. Der glühende Ofen, der symbolisch da durchgegangen war, der stand für Gott, der auch als Ofen vor dem Volk Gottes hergegangen ist. Aber wer stand für die Fackel? Jesus sagt im Johannes Kapitel 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist und jeden Menschen erleuchtet. Das spricht der Johannes über Jesus. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich gehe jetzt sehr schnell mit den Bibelstellen für euch, gell? Johannes 8, Vers 12, sorry, Emanuel. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wenn du hineinschaust ins Griechische, eine Bedeutung für Licht ist Feuerfackel. Jesus sagt, ich bin die Fackel dieser Welt. Zwei Dinge gingen durch die Teile. Gott, der ja den Bund begonnen hat, und dann kam die Fackel, nämlich sein Sohn Jesus Christus. Der Bund wurde niemals zwischen Gott und Menschen gemacht. Der Bund wurde zwischen Gott und seinem Sohn Jesus Christus gemacht. Und wir wurden Teil des neuen Bundes, weil wir in Christus hineingekommen sind. Darum ist auch Christus der Bürger dieses neuen, besseren Bundes. Und wenn wir verstehen, dass der Bund zwischen dem Vater und dem Sohn gemacht wurde und nicht zwischen dem Vater und mir gemacht wurde, wenn wir das in unserem Herzen ergreifen können, dann kommt eine Sicherheit in unser Herz hinein, weil plötzlich wissen wir, es ist vollbracht. Es hat dir gar nichts mit mir zu tun. Ich war in einem Tiefschlaf. Ich war ja gar nicht dabei beim Machen dieses Bundes. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil wenn der Bund wieder zwischen Gott und dir ist, dann haben wir wieder das gleiche Problem, nämlich dich und mich. Dann ist im Grunde genommen der alte Bund nur ein bisschen aufgefrischt. Etwas aufgemöppelt und aufgemackelt und ein bisschen schöner gemacht. Aber in Wirklichkeit hat sich daran ja nichts geändert, weil es gibt immer noch den Faktor Mensch im neuen Bund. Und diesen Faktor gibt es nicht mehr. Warum? Denn der Vater sagte, okay, ich mache den Bund, ich gehe mal durch. Wenn ich je diesen Bund breche, soll es mit mir geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Aber ich bin treu, ich werde nicht brechen. Wo ist noch jemand, der auch treu ist und der nie treffen wird? Jesus, komm und geh durch. Und Jesus sagt, okay, ich gehe auch durch. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Fackel der Welt. Ich gehe durch. Ich werde auch diesen Bund nie brechen. Der Vater macht den Bund mit Jesus Christus. Das ist ein Blutsbund, der ewig besteht. Beide sind treu. Keiner von den beiden werden ihn je erbrechen. Und Vater Gott sagt, Reinhard, wenn du daran glaubst, gebe ich dich in Christus hinein. Und wenn du in Christus drinnen bist, bist du Teil des Bundes zwischen ihm und mir. Und plötzlich ändert sich alles. Plötzlich bin ich Teil eines Bundes, bei dem ich gar nichts gemacht habe. Plötzlich bin ich Teil eines Bundes, der gemacht wurde, während ich noch gar nicht wach war, so wie der Abraham. Und wie ich aufgewacht worden bin, wie der Geist Gottes mich aufweckt und mir eine neue Geburt gibt, ein neues Leben gibt, war der Bund bereits fertig. Und ich werde Teil dieses Bundes ohne mein Zutun. Schau her, es geht ja noch weiter. Johannes 8, Vers 56. Schau, was Jesus selbst hier sagt. Abraham, euer Vater, jubelte, als dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte? Zeig mir eine einzige Bibelstelle, wo Jesus im Leben Abrahams erwähnt wurde. Zeig mir eine. Wo hat Abraham verlockt? Wo hat Abraham den Tag Jesus gesehen? Wo gibt es eine Bibelstelle, wo die Bibel über Jesus im Leben von Abraham redet? Als er aufgewacht wurde, hat er gewusst, Moment, da wurde jetzt ein Bund gemacht, aber ich muss ja Teil des Bundes sein, ich war es aber nicht, aber der Bund ist fertig. Gott hat gesagt, er hat den Bund gemacht und er hat verlockt, weil er hat gesehen prophetisch, was da vor sich abgelaufen ist. Schau her, es geht noch weiter. Galater Kapitel 3, Vers 8. Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen das Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, das Evangelium. Voraus, in dir werden alle Nationen gesegnet werden. Die gute Botschaft, die gute Nachricht. Was ist die Nachricht? Die Nachricht von Jesus Christus, in dem wir Heiden inkludiert worden sind in diesem Bund, hat Gott bereits dem Abraham verkündigt. Schau mal, was im Galater 3, Vers 16 steht. Dem Abraham aber wurde diesen Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Gott hat Christus ins Leben Abraham gebracht. Gott sagt klipp und klar, die Verheißungen, die sind nicht gemacht worden dem Abraham und seinen Nachkommen plural. Die Verheißungen sind nicht gemacht von Abraham und den natürlichen Nachkommen, den Volk Israel, den Juden. Nein, Abraham und seinem Samen als von einem. Und der ist wer? Das heißt, der abrahamische Bund ist ein perfektes Bild des neuen Bundes. Nämlich Christus ist das Zentrum des neuen Bundes. Der Vater hat den Bund mit Christus gemacht. Und genau wie Abraham durch den Glauben Teil des Bundes wurde und nur durch den Glauben, so kannst du und ich Teil desselben Blutsbundes sein, nur aus Glauben allein an das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wenn du versuchst, wach zu sein und was dazu beizutragen, kannst du nicht Teil des neuen Bundes sein. Du musst erkennen, dass während du schlafst, während du noch tot warst in Sünden und Übertretungen, während es keine Hoffnung gab, da gab es zwei, die einen Bund miteinander gemacht haben. Das war Gott, der Vater, und das war Jesus Christus. Und dich haben sie involviert durch den Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes allein. Jesaja 54, da spricht Gott auch über diesen neuen Bund. Wie die Tage, Vers 9, Jesaja 54, Vers 9. Wir wissen ja, das gesamte Kontext, 53, die Kreuzigung Jesus, dieses herrliche Kapitel, wo so viele Christen immer wieder Trost gefunden haben. Und da geht es direkt über ins Kapitel 54 und Vers 9. Wie die Tage Noahs gilt mir dies. Als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen, die Hügel mögen wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gott sagt, dieser Bund kann nicht wanken, der kann nicht weichen. Warum? Weil er zwischen Gott und Jesus Christus ist und nicht zwischen mir und Gott ist. Und ich möchte ganz flott, 10 Minuten, dann nehmen wir euch Zeit für euch zu beten. In 10 Minuten gebe ich euch jetzt einige klare Beweise, die für mich so klipp und klar sind, dass der Bund nicht zwischen Gott und Menschen geschlossen wurde, sondern zwischen Gott und Jesus Christus. Und ich will absolut keine Werbung machen für meine Bücher. Das wage ich bei Gott nicht. Ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Das Geld kommt sowieso nicht zu mir. Und ich brauche die auch nicht verkaufen, damit die Kinder Geld haben, weil die Kinder haben immer genug Geld, weil Gott sie gut versorgt. Aber ich sage das nur, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Aber ich beschreibe das auch in meinem Buch etwas klarer. Und ich gebe hier einige klare Beweise, dass der Blutsbund, der neue Bund, nicht zwischen Gott und den Menschen direkt gemacht wurde, sondern zwischen Gott und Jesus Christus, und wir wurden inkludiert durch den Glauben an Jesus Christus. Erstens, kein Schreiber des Neuen Testaments spricht davon, dass wir Christen direkt einen neuen Bund mit Gott haben. Du findest keine Zeremonie über den Neuen Bund, du findest keine Bibelstelle über den Neuen Bund, wo die Schreiber des Neuen Testamentes ganz klar sagen, an diesem Tag hat Gott den Bund mit euch, Kinder Gottes, gemacht, da gab es diese Zeremonie, das und das und das. Die Taufe ist ein Begräbnis, ist kein Zeichen des Neuen Bundes. Abendmahl, da feiern wir nur das, was bereits getan wurde. Aber es gibt kein Schreiben und keine Lehre im Neuen Testament, die uns zeigt, dass es einen direkten Bund gibt, keine apostolische Lehre zwischen uns und Gott. Und wir wissen ja, jeder Bund, der eingegangen wurde von Gott, da gab es immer Zeremonien. Niemand, keiner der Apostel hat gelehrt, wenn ihr jetzt euch bekehrt und durch die Bekehrung in den neuen Bund kommt, dann müssen wir diese Zeremonie machen, damit ihr jetzt Teil des neuen Bundes wart. Da gibt es keine Zeremonie. Da gibt's, du glaubst, du bekennst und du bist errettet. Im Moment einmal, aber durch Glauben mit dem Herz und Munde bekennen kann ich nicht Teil eines Bundes werden. Es gibt keinen Bund ohne eine Zeremonie, weil der Bund wurde bereits mit Gott und Jesus gemacht und wir kommen hinein in diesen Bund durch den Glauben. Also das ist der erste klare Punkt für mich. Zweitens, Offenbarung Kapitel 11, Vers 19. Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Wo ist die Lade des neuen Bundes? Warum ist sie nicht in Jerusalem? Warum ist sie nicht auf irgendeinem heiligen Ort dieser Welt? Warum ist sie nicht im Vatikan? Warum ist die Lade des Bundes im Himmel? Wisst ihr warum? Weil Jesus, mein Erlöser, mit seinem kostbaren Blut eingegangen ist in den Himmel und hat diesen Bund für mich besiegelt. Darum ist die Lade des neuen Bundes im Himmel. Der Bund wurde nicht gemacht zwischen mir und Gott. Der Bund wurde gemacht zwischen Vater und Sohn. Und die Bundeslade ist jetzt im Himmel, genau an dem Ort, wo der Bund auch geschlossen wurde, zwischen Vater und dem Sohn. Hebräer 9, Vers 11 schreibt uns diese Zeremonie des neuen Bundes. Hebräer 9, Vers 11. Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, nächsten Vers bitte, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat ewige Erlösung erlangt. Wie ist der Bund geschlossen worden? Jesus Christus ging mit seinem eigenen Blut wohin? In das Heiligtum, das nicht mit Menschenhänden gemacht wurde. Nämlich in den Himmel ging er mit seinem eigenen Blut und dort hat er diesen Bund zwischen Vater und ihm besiegelt. Und darum hat es keinen Bund gegeben zwischen Gott und uns als den neuen Bund, sondern nur zwischen Gott und Christus und ich werde Teil davon durch den Glauben an Jesus Christus. Es war nicht genug, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat. Er musste in das Allerheiligste des Himmels gehen mit seinem kostbaren Blut und diesen Bund besiegeln und dann setzte er sich hin, denn dann war es absolut vollbracht. Der dritte klare Beweis für mich ist im Johannes 17, wenn Jesus das hohepriesterliche Gebet betet, in Vers 10. Im 10. Vers, da spricht er eine Aussage, die ein typisches, absolut typische Bundessprache ist. Und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist mein, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Diese Aussage, wenn du nachschaust im Original und in der jüdischen Kultur das hineinbringst, dann wirst du sehen, das ist ganz genau die Sprache, die von jedem Blutsbund verwendet wurde. Was mein ist dein, was dein ist mein. Wir haben nur mehr eins unseres. Und Jesus spricht hier zu seinem Vater im hohepriesterlichen Gebet, kurz vor seinem Abscheiden und vor seinem Hingehen in die Ewigkeit. Also hier drückt er aus, dass er mit dem Vater in diesem ewigen Bund steht. Und für die Hebräer war das ganz klar. Viertens, der Prophet Jesaja. Wir wissen ja, dass der Prophet Jesaja die klarste Voraussagung gegeben hat über die Kreuzigung und über das Leiden Jesu Christi. Jesaja 53, Jesaja 54. Jesaja hat das ganz klar gesehen, wie kein anderer Prophet hat Jesaja die Kreuzigung und den neuen Bund auch gesehen. Und wir haben schon gelesen im Jesaja 54, wo Gott gesagt hat, er hat geschworen in seinem Bund, niemals wird er zürnen. Und das Interessante ist, dass als er sagt in Jesaja 54, wie wir es bereits gelesen haben, so habe ich geschworen, da drückt der Prophet Jesaja das ganz Gleiche aus, was auch ausgedrückt wird im Hebräerbrief, wenn es um den neuen Bund geht. Im Hebräer 7, Vers 21, da sagt der Schreiber Folgendes. Dieser aber hat mit Eidschwur, durch den er zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch Bürger eines besseren Bundes geworden. Also hier sehen wir im Bund zwischen Vater und Jesus Christus, den Jesus verbürgt, hat Jesus dieselben Worte verwendet, hat die Bibel dieselben Worte verwendet, die in Jesaja 54 verwendet werden über den Friedenbund. Ich habe geschworen Und hier sagt Gott auch, ich habe geschworen und er ist der Bürger des besseren Bundes. Also wir sehen klar, der Bund war zwischen Gott und zwischen Jesus Christus. Und dann noch einen letzten, haben wir noch Zeit dazu, schauen wir mal kurz. Und einen letzten Punkt noch, der für mich auch sehr klar ist, für viele nicht sehr klar, ist aber für mich schon sehr klar ist. Die Schreiber des Neuen Testaments, die haben ganz klar verstanden, was Symbolik ist und was Typologie ist, die von euch die Bibelschule gemacht haben, die haben mir das bestimmt auch gelernt, was Typologie ist und dass Dinge im Alten Testament ein Typus sind, ein Schattenbild auf die Realität der Dinge im Neuen Testament. Und die Argumente, die immer wieder mir gegenüber gebracht werden, Leute immer wieder sagen, aber Reinhard, die Bibel sagt doch über den neuen Bund, ich will einen neuen Bund machen mit dem Haus Israels. Also der Bund ist nicht zwischen Gott und Jesus, der Bund ist zwischen Gott und Israel. Und da gibt es immer wieder Diskrepanzen und immer wieder Konflikte mit Menschen, die sagen, Moment einmal, aber die Bibel sagt doch, der neue Bund, Gott macht ihn mit Israel. Aber wenn wir verstehen, wenn wir sehen, wie die Schreiber des Neuen Testaments Israel verstanden haben und wer für sie Israel symbolisch war, dann werden uns die Augen aufgehen. Ich werde euch das ganz klar zeigen. 2. Mose 4, Vers 22. 2. Mose 4, Vers 23. 22. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist, Gott hat seinen erstgeborenen Sohn wie genannt? Gut, prägt euch das gut ein. Hosea Kapitel 11, Vers 1. Wisst ihr, worum es hier gegangen ist in 2. Mose 4? Mose kam zu Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Gott sagt aber so, lass meinen erstgeborenen Sohn Israel ziehen. Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Hosea 11, Vers 1, Entschuldigung. Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Moment. Im 2. Mose haben wir soeben gelesen, Gott sagt zu Pharao durch Moses, lass Israel meinen erstgeborenen Sohn gehen. Klar? Im Hosea sagt der Prophet, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich ihn gerufen. Wer ist hier gemeint mit Israel und mit meinem Sohn? Das Volk. Schlag mal Matthäus Kapitel 2 rauf, Vers 14. Nämlich in Matthäus 2, Vers 14 wird der Prophet Hosea zitiert, den wir soeben gelesen haben. Soeben haben wir Hosea gelesen, der gesagt hat, als mein Sohn jung war, habe ich gesagt, lass ihn ziehen. Und jetzt wird hier Hosea zitiert. Da stand er auf und er nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht bei sich und entfloh nach Ägypten. Wer war das Kind? Sind wir uns klar? Das Kind war Jesus. Gehen wir weiter bitte zum nächsten Vers. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Welcher Prophet hat das zitiert? Nur einer hat das gesagt, der Hosea. Nur einer hat das gesagt, der Hosea. Hier zitiert die Bibel den Hosea, der sagt, Israel, mein Sohn, komm zurück aus Ägypten. Wer ist Israel? Zwischen wem ist der Neubund? Zwischen Vater und Jesus. Weil die Bundeslade ist im Himmel. Er ist der Sohn. Und Vater und Sohn haben einen Blutsbund gemacht. Beide sind treu. Keiner wird ihn brechen. Und in dem darfst du ruhen. Und wenn wir das verstehen, wie gewaltig und herrlich und genial dieser Plan Gottes ist, dass der größte Problemfaktor, nämlich Mensch, ausgeschaltet wurde, und Gott der Vater mit Gott dem Sohn einen ewigen Blutsbund gemacht hat und gesagt hat, Gerhard, wenn du dran glaubst, stecke dich in Jesus rein und du bist Teil des Bundes. Debbie, wenn du dran glaubst, stecke dich in Jesus rein und du bist Teil des Bundes. Und plötzlich, wow, Jesus, ich sind eins, wir sind Erben über alles, wir haben alles, wir haben Sicherheit. Wisst ihr, wenn du das ergreifen kannst, dann kommst du hin zum nehmenden Glauben. Dann hörst du auf zum Bitteln, zum Betteln, zum Jammern, zum Gott überzeugen. Dann betest du weder um Bewahrung, noch um Gesundheit, noch um sonst was. Dann nimmst du im Glauben, was dir gehört. Du sagst, in seinen Wunden bin ich heil. Du sagst, seine Versorgung ist meine Versorgung. Du sagst, seine Kraft ist meine Kraft. Du sagst, sein Sieg ist mein Sieg. Du sagst, seine Weisheit ist meine Weisheit. Sagt die Bibel nicht, Christus ist uns zur Weisheit geworden? Sagt die Bibel nicht, Christus ist unsere Gerechtigkeit? Wie geht das? Weil der Bund perfekt ist zwischen Vater und Sohn. Er steckt mich mitten hinein in den Sohn und plötzlich bin ich Teil dieses Blutbundes. Und als ich munter werde durch die neue Geburt, bin ich bereits Teil des fertigen Bundes. Und es gibt nichts mehr zu tun, als zu ruhen und sagen, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und ich treffe viele junge Menschen in Brasilien, die von Anfang an sich so bekehren. Ich war gerade Hamburg. Ich war in Hamburg vor ein paar Wochen, 3 Wochen glaube ich. Und da kommt eine junge Dame auf mich zu, die ist 32 Jahre. Die ist Brasilianerin und lebt in Berlin. Und die wunderhübsches, ganz, ganz außergewöhnlich hübsches Mädchen. Und diese junge Dame, die war mit einem Fußballprofi verlobt in Russland und war 2 Wochen vor der Hochzeit, hat sie herausgefunden, dass ihr Bräutigam, den 2 Wochen sie heiraten wird, eine Affäre hat. Daraufhin hat sie die Hochzeit abgebrochen und das alles geblasen, ist natürlich depressiv geworden und Selbstmordgedanken und so weiter und so fort. Und dann kommt sie mit Jesus in Berührung und lernt von Anfang an den neuen Bund. Diese Frau ist so senkrecht gestartet, es ist verrückt. Ich bin mit ihr gesessen, ich habe gesagt, wie lange bist du bekehrt? Ja, erst seit ein paar Monaten, aber weißt du, ich habe von Anfang an nichts anderes gelernt von dir als nur den neuen Bund. Es ist unbeschreiblich zu sehen, was in diesem Menschenleben passiert. Und wir haben jetzt den Nachteil, wir müssen den ganzen religiösen Kram wieder raus aus unseren Köpfen und aus unseren Herzen, damit wir erfassen können, was im Grunde genommen so einfach ist. Es ist vollbracht. Der Bund zwischen Vater und Sohn ist fertig und ist fix. Und du kannst wieder Abraham ruhig schlafen gehen. Ruh dich aus im vollbrachten Werk des Kreuzes. Und wenn wir das in unseren Herzen ergreifen, Freunde, dann erleben wir die gewaltigen Auswirkungen dieses gewaltigen neuen Bundes. Darum sind die Schlüsselworte, die für uns auch so wichtig ist und die wir lernen müssen zu ergreifen und zu begreifen, was es bedeutet in Christus. In Christus. Und darüber machen wir morgen weiter. Darf ich bitten, kurz aufzustehen? Darf ich euch bitten, die Person ist neben euch kurz zu halten? Wenn ihr möchtet, wir machen das einfach als Zeichen, dass wir zusammengehören, dass wir einander lieben. Wenn ihr möchtet, dann lade ich euch ein, mit mir ein Bekenntnis zu machen. Es ist immer gut, Dinge zu bekennen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann lasst ihr das ruhig. Aber wenn ihr das möchtet, ich lade euch einfach gerne ein, dass wir ein Bekenntnis machen, okay? Ich werde es euch vorbekennen und dann werden wir es gemeinsam bekennen. Vater im Himmel, danke für deine Größe, für deine Liebe, für deine Genialität. Vater, danke für den neuen Bund, der absolut sicher ist, weil er zwischen dir und Christus ist. Vater, ich entscheide mich, an diesen Bund zu glauben. Ich danke dir, dass ich Teil davon bin. Es ist vollbracht. Ich habe Sicherheit, da ich Teil dieses Bundes bin. Heiliger Geist, hilf mir, jeden Tag diesen Bund mehr zu verstehen. Ich will ihn erleben. Hilf mir, Heiliger Geist. Amen. Es ist etwas in der Bibel, was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist und was für mein Leben revolutionierend war. Also wirklich revolutionierend. Und ihr könnt meine liebe Frau fragen, niemand hat das sicher so persönlich miterlebt wie die Debbie. Sie lebt jetzt seit 33 Jahren schon mit mir. Aber diese eine, ich meine, der neue Bund hat mich auch auf den Kopf gestört, gell? Schon. Ist wirklich, ich tue mir sehr schwer, mich da zurückzuhalten. Weil wenn ich daran denke, zwischen Vater und Christus haben wir einen Blutsbund gesprochen, ich bin da mittendrin und ohne das, was ich dafür gemacht habe, und ich bin absolut sicher in diesem Bund, ist sehr schwer, mich da zurückzuhalten. Aber etwas anderes, das Teil des neuen Bundes ist, das auch so lebensverändert für mich war, ist, was ich nenne, und das ist jetzt kein biblischer Ausdruck, das ist so, wie ich es nenne, nämlich Gottes Fakten und Verheißungen. Und ich werde das kurz erklären. Das Wort Gottes Fakten ist kein biblischer Ausdruck als solcher, aber es ist absolut biblisch. Nämlich, Verheißungen sind das, was Gott mir verheißen hat. Es gibt 7.400 Verheißungen gibt es in der Bibel. 7.486, super. Ja, 7.486 Verheißungen gibt es angeblich in der Bibel. Die hat ein kanadischer Professor mal gezählt, alle durchgezählt, hat 1,5 Jahre lang daran gegrübelt. Es gibt Verheißungen in der Bibel, die uns gehören. Es gibt Verheißungen des Neuen Bundes. Verheißungen sind gut. Die sind ja toll. Wir leben unser Leben nach Verheißungen, wir nehmen den Glauben an und dann erleben wir sie auch. Viele Menschen haben Stärkung und Kraft erlebt, indem sie an einer Verheißung festgehalten haben. Aber es gibt etwas viel Größeres als Verheißungen. Wisst ihr, Leute fragen mich immer, Rainer, wie gefällt dir der Joseph Prince? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine einzige Predigt vom Joseph Prince gehört. Ich weiß nur, dass das ein Mann ist, der irgendwo weit weg lebt und predigt. Ich habe noch nie eine Predigt von ihm gehört. Werde mir auch nie eine anhören. Ich höre eigentlich fast überhaupt keine Internetpredigt an. Ich muss euch bekennen, ich schreibe zwar Bücher, habe jetzt mein 17. gerade geschrieben, aber ich lese auch so gut wie keine Bücher. Ich lese die Bibel. Und ich lese Bücher sehr sorgfältig, die ich wirklich sorgfältigst aussuche. Und eigentlich ganz, ganz wenig. Ich lese sehr viel, jeden Tag, und ich lese sehr gerne, aber ich bin nicht jener, der einfach sehr viele Bücher liest und Internetpredigten eigentlich so gut wie gar nicht. Und darum Joseph Prince, keine Ahnung. Leute fragen mich immer, was hältst du von denen? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich habe ihn nie predigen gehört, ich habe ihn nie getroffen, ich kenne ihn nicht. Okay, aber etwas, warum ich das gesagt habe, ist Folgendes. Es ist überall auf der Welt in den letzten Jahren sehr viel über Gnade gepredigt worden. Und ich möchte dir etwas sagen, der neue Bund ist größer und stärker und besser als die Gnade. Morgen habe ich Zeit, darüber zu lernen. Gnade ist toll, aber der neue Bund ist noch wesentlich toller. Könnt ihr darüber nachdenken. Was ist der Unterschied zwischen Gottfakten und zwischen Verheißungen? Der Unterschied ist ein ganz gravierender Unterschied. Und wenn du den nicht verstehst, dann wirst du ein Problem haben. Nämlich, und hier kommt die ganze Vermischung alter Bund, neuer Bund hinein. Und ich werde euch da versuchen, klare Beispiele zu geben. Der Michael Stadler, den ich ähnlich persönlich kennenlernen durfte, hat mich übrigens sehr gefreut. Sehr toll, dich endlich kennenzulernen, lieber Michael. Ich hoffe, wir werden in der Zukunft uns öfter sehen. Der hat mich gebeten, sag doch mehr Zeugnis, mehr Beispiele. Zum Beispiel, welche Lieder? Und ich habe gesagt, weißt du, ich will niemand attackieren, nicht angreifen. Ich will da bewusst vorsichtig sein. Aber es ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen. Verheißungen sind toll und gut, aber es gibt etwas viel Besseres als Verheißungen. Und wenn wir das nicht verstehen, den Unterschied zwischen Verheißungen und was ich Gottes Fakten nenne, dann haben wir ein riesiges Problem. Nämlich, wie wir Verheißungen und wie wir Gottes Fakten erleben, ist ein ganz anderer Werdegang. Nämlich, schau, jede Verheißung, die Gott dir gegeben hat, ist sie gut? Ja. Ist sie wichtig? Ja. Ist sie wertvoll? Ja. Gehört sie uns? Ja. Ist sie Ja und Amen in Jesus Christus? Ja. Aber wie kriegst du die Verheißung? Hebräer 6, Vers 12 sagt uns ganz klipp und klar. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld, oder eine andere Übersetzung sagt Ausdauer, und das ist auch das original griechische Wort, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Angenommen, Gott gibt dir eine Verheißung heute durch ein prophetisches Wort. Wie wirst du die Verheißung erlangen? Angenommen, du nimmst deine Verheißungen aus der Bibel. Wie wird sie denn teil? Nehmen wir an, Gott gibt dir eine Verheißung, er spricht zu dir, ich werde deinen unerretteten Ehemann erretten. Wie wirst du diese Verheißung erlangen? Wie wird sie real in deinem Leben? Du brauchst drei Dinge. Erstens, du darfst nicht faul werden. Werdet nicht träge. Das heißt, wenn du träge wirst, dann wird dir die Verheißung nichts helfen, egal wie gewaltig sie ist. Zweitens, du musst Glauben haben. Und drittens, Geduld oder Ausdauer. Warum? Weil du niemals wissen wirst, wann die Verheißung sich in deinem Leben erfüllen kann. Ich hatte einen Prophet bei uns in Wien, der war ein außergewöhnlicher Prophet aus Großbritannien, wirklich ein ganz gewaltiger Mann Gottes. Er hat im Oktober 2000 über mich geweissagt. Gerhard war sogar da, Rudi war damals auch dort. Und dieser Mann hat über mich eine Prophetie freigesetzt, über Debbie und mich, im Oktober 2000. Die hat sich erst begonnen, 14 Jahre danach zu erfüllen. Das heißt, 14 Jahre lang durfte ich nicht träge werden, musste ich Ausdauer haben und Glauben an die Verheißungen. Das habe ich getan. Ich habe 14 Jahre lang gegen alle Umstände, gegen alle Widerstände gesagt, das hat Gott gesagt, das werde ich erleben, an dem halte ich fest, das lasse ich nicht los, das deklariere ich, das ist meine Verheißungen. Und plötzlich hat sie begonnen, sich zu erfüllen. So erleben wir eine Verheißungen. Aber das Problem, das viele Christen haben, es gibt im Neuen Bund etwas Herrlicheres als Verheißungen. Und ich nenne das die Fakten Gottes oder Gottfakten. Nämlich nicht das, was Gott dir verheißen hat, dass er tun wird, sondern dass Gott gesagt hat, dass er durch den neuen Bund bereits getan hat. Hat. Und da ist der Unterschied. Nämlich die Verheißung, da brauchen wir Geduld, Ausdauer und Glauben. Und wenn du die Gottfakten genauso behandelst, nämlich dass du sie in der Zukunft lässt, und dass du glaubst und wartest und darauf wartest, dass sie sich erfüllen werden, dann kriegst du sie nicht. Weil die Verheißung Gottes, die kriegst du durch Geduld, Ausdauer und Glauben. Aber die Gottfakten, die manifestieren sich in deinem Leben nur durch nehmenden Glauben. Und da ist der riesengroße Unterschied. Und da ist das, wo es so viele Leute einfach nicht schaffen über die Hemmschwelle. Zum Beispiel, und bitte, ich will jetzt niemand auf die Zehen steigen. Aber zum Beispiel, ich persönlich mag es absolut nicht. Ich sage nie irgendjemand zu irgendetwas, weil ich niemand vor den Kopf stoßen will und niemand beleidigen will und in Liebe wandeln will. Aber euch, da ich euch den neuen Bund hier lehre, sage ich es euch klipp und klar. Ich mag es nicht, wenn Christen zu mir sagen, Gott segne dich. Für mich ist das, in mir, alles steigt in mir hoch und alles schreit, hör auf mich zu verfluchen. Aber Rainer, sei doch nicht so extrem. Hör zu. Eine Verheißung ist in der Zukunft. Wenn du mir den Segen Gottes wünschst, dann ist der Segen Gottes in der Zukunft. Richtig oder nicht? Reinhard, Gott segne dich. Das heißt, Gott hat noch mehr Segen für dich bereit, Reinhard. Gib mal rauf, Epheser Kapitel 1, Vers 3. Dank, aber sei Gott, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in der himmlischen Regionen in Christus. Ist das eine Verheißung? Nein. Ist das eine Verheißung? Hat Gott uns verheißen, er wird uns irgendwann mal segnen? Hat Gott uns verheißen, dass je mehr der Pastor sagt, Gott segne dich, desto mehr werden wir den Segen haben? Was sagt das Wort Gottes hier? Gepriesen sei der Gott unseres Vaters und Herr und Herr, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet, was? Was? Mit wie viel? Mit wie vielen? Frage an dich. Wenn alles, was ich heute bei mir habe, alles dieses Geld ist, mehr habe ich nicht, wirklich. Könnt ihr mir in die Hosensack schauen. Alles, was ich habe, ist dieses Geld hier. Debbie, ich gebe dir alles, was ich habe. Bitte. Das gehört dir. Bitte. Hör zu. Frage. Ihr seid Zeugen, dass ich hier alles gegeben habe, was ich habe. Stell dir vor, wenn Debbie jetzt zu mir kommt und sagt, geh rein und bitte gib mir 100 Euro. Geh rein und bitte gib mir 100 Euro. Geh bitte, du liebst mich doch, gib mir 100 Euro. Jeder von euch, der ein bisschen logisch denkt, würde sagen, was ist denn mit der Frau los? Er hat ja nichts mehr. Er hat ihr bereits alles gegeben. Er kann ihr nichts mehr geben. Ich habe ihr alles gegeben. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns bereits gesegnet in der Vergangenheit mit jedem geistlichen Segen. Wodurch? In Christus. Wie ist der Bund? Vater und Christus. Durch den Bund zwischen Vater und Christus wurde dir jeder Segen Gottes bereits gegeben. Aber Reinhard, wenn du sehen würdest, wie es mein Leben ausschauen würde, dann würdest du wissen, dass ich brauche noch einen Segen. Hör zu, was du brauchst, ist, den Segen zu nehmen, der dir gegeben wurde. Das brauchst du. Stell dir vor, heute gehe ich bei der Tür raus und wenn ich bei der Tür rauskomme, dann treffe ich dort einen Mann. Der Mann stellt sich vor als Bill Gates. Und der Mann sagt, Reinhard! Und ich sage, wer sind Sie? Er sagt, ich bin Bill Gates. Ich wollte dich immer schon treffen, ich habe von dir gehört. Ich höre mir deine Podcasts an. Sagt Reinhard, schau her, ich gebe dir meine Kreditkarte. Ich bin der reichste Mann der Welt, ich glaube inzwischen ist es nicht mehr, aber einer der reichsten Männer der Welt, der sagt, ich gebe dir meine Kreditkarte. Hier, Reinhard, kannst haben, kannst machen, was du willst, kannst du verwenden, ist dir, gehört dir. Alles, was ich habe, gehört jetzt dir. Ich gehe nach Hause und ich sage zu Debbie, Liebling, weißt du, wen ich heute getroffen habe? Bill Gates. Und schau, was er mir gegeben hat. Und sie schaut, Bill Gates? Du hast seine Kreditkarte gestohlen? Nein, die hat er mir gegeben. Was? Hast du sie gefunden? Dann musst du sie aufs Fundamt tragen. Nein, die hat er mir gegeben, die gehört mir. Er hat gesagt, ich kann sie verwenden. Er hat gesagt, alles, was er hat, ist auf dieser Karte drauf, sie gehört mir. Morgen fahre ich mit dem Auto fort hierher zum Seminar. Und weil ich so begeistert bin, dass ich jetzt der reichste Mann der Welt bin, tue ich allen meinen Freunden sofort ein WhatsApp schicken, während ich Auto fahre. Und während ich Auto fahre, schicke ich ihnen WhatsApp und ich sehe, wie es vor mir dann stehen bleibt. Den sehe ich nicht und krach rein und das Auto ist kaputt. Jetzt komme ich nach Hause wie ein geschlagener Hund. Debbie sagt, wo ist das Auto? Ich sage, total schaden. Warum? Ich habe einen Unfall gehabt. Wer ist schuld? Ich. Hast wieder mein Handy gespielt, wie du gefahren bist, ha? Sage ich dir seit 30 Jahren, dass du das nicht tun sollst. Stimmt dir gar nicht, weil 30 Jahren haben wir ja gar kein Handy. Aber ist ja alles nur ein Beispiel. Und dann sagt, und ich sage zu Debbie, entschuldigen, ich weiß, wir haben kein Geld, Versicherungen haben auch keine Kasko, jetzt musst du halt zu Fuß gehen und was soll ich machen? Jetzt ist die Frau sauer auf mich. Und dann sagt sie, wo ist jetzt dein Freund, ha? Wo ist jetzt denn Bill Gates? Ah, ja, genau. Ich nehme mein Handy und ich rufe den Bill Gates an. Ich sage, oh, rufe ich gleich an. Hat mir seine Nummer gegeben. Ruf ihn an. Hallo? Hallo? Hi, Reinhard! Gerade habe ich mit meiner Frau Melinda über dich geredet. Wie geht's dir denn? Oh, ja, Bill, weißt du, es geht mir eigentlich nicht sehr gut. Reinhard, was ist denn los? Du klingst irgendwie so bedrückt. Ich habe ein Problem, bitte, Bill, kannst du mir das lösen? Ich habe einen Unfall gehabt. Ich weiß, es ist meine Schuld. Wir nennen das Verdammnis. Es ist meine Schuld. Ich weiß, habe alles ich gemacht und ich bitte, hilf mir. Und Bill Gates, bitte, bitte, ich brauche nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Wir nennen das bittendes Gebet. Und weißt du, Bill Gates, wenn du mir nur helfen könntest, bitte, bitte, es kann ein kleines Auto sein, ein gebrauchtes Auto. Wir nennen das falsche Demut. Ich nenne es falsche Demut. Es kann ruhig ein kleines Auto sein. Und bitte, Bill Gates, könntest du mir doch ein Auto kaufen? Bitte, bitte, ich werde versuchen, ich pass auf, ich werde das nicht mehr machen. Wir nennen das, mit Gott als Vertragspartner umzugehen. Das bitte, bitte, bitte, ich verspreche dir. Bill? Bill? Bill? Der hat aufgelegt. Meine Frau sagt, ich habe dir gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Das nennt man religiöse Christen, die den neuen Bund nicht glauben. Würde meine Frau nie machen. Am anderen Ende in Seattle ist der Bill Gates mit seiner Frau Melinda. Und Melinda sagt, Bill, was war da los? Kannst du dich erinnern, Melinda? Ich habe dir gestern vom Reinhard erzählt. Ja genau, dem, den du alles gegeben hast, was wir haben. Unseren ganzen Besitz, die Kreditkarte. Ja genau. der ist ein komischer Vogel. Warum? Der hat mich angerufen und gebeten, ob ich ein altes, billig gebrauchtes Auto kaufen kann. Und mein Lehrer sagte, wie soll denn das gehen? Der hatte die Kreditkarte. Du hast ihm ja alles gegeben, was du hast. Wisst ihr, was ich tun muss? Ich muss die Kreditkarte nehmen und ins Autohaus gehen und sagen, dieser blaue BMW bitte. Man nimmt das nehmenden Glauben. Und der Autohändler sagt, so wie Sie ausschauen, glaube ich nicht. Und ich sage, glaube ich schon. Man nennt das in Christus. Glaube ich schon. In Christus. Und der Autohändler schaut drauf und sagt, Bill Gates, natürlich jetzt sofort oder ein bisschen später. Und wisst ihr, wenn wir verstehen würden, den Unterschied zwischen Verheißungen und Gottes Fakten, und das werden wir morgen gründlich durchmachen. Wenn wir den Unterschied verstehen würden zwischen dem, was uns gegeben wurde und dem, was uns verheißen wurde, und der Weg dorthin ist ein ganz anderer. Nämlich der Weg zu den Verheißungen ist Glauben, ausharren, nicht träge werden. Der Weg zu den Gottesfakten ist, im nehmenden Glauben zu nehmen. Das heißt, Danke zu sagen, zu glauben und dann zu handeln, als ob es Realität wäre. Als ich das erfahren habe, fragt meine Frau, wie sich alles bei mir auf den Kopf gestellt hat. Wisst ihr, was ich am Anfang gemacht habe, als ich das vor vielen Jahren erkannt habe? Jeden Tag in der Früh, habe ich viel Zeit so damit so verbracht. Vater, ich danke dir, dass ich gesegnet bin. Mit jedem Segen, den es überhaupt nur gibt. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Heute wird sich dieser Segen auf meinem Bankkonto auswirken. Drum konnten wir letztes Jahr 86% von allem weggeben, das wir bekamen. Heute wird sich der Segen in meinem Körper auswirken. Heute wird sich der Segen in meinem Waisenhaus auswirken. Heute wird sich der Segen überall in meinem Leben auswirken. Denn ich habe bereits alles bekommen, was du hast an deinem Segen. Und ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und ich glaube das und jetzt gehe ich raus in diesem Segen. Und wenn wir lernen, die Gottfakten sind ganz anders zu ergreifen als die Verheißungen Gottes, plötzlich manifestiert sich das in unserem Leben. Plötzlich geschehen Sachen, die verrückt sind. Am Anfang war es für meine Frau ein bisschen, glaube ich, schwierig. Gell? Typisch du. Sie sagt nicht schwierig, sie sagt einfach anders. Aber so die Standardaussage, ich kann mich gut erinnern, wie es in meinem eigenen Leben diesen Übergang plötzlich gegeben hat, da war die Standardaussage von Debbie, war das typisch du. Typical you. Typisch du. Warum? Weil plötzlich hat sich von in der Früh bis am Abend in jeder Situation meines Lebens dieser Segen manifestiert. Aber überall, nicht jetzt nur im materiellen Bereich, absolut überall in meinem normalen Alltagsleben plötzlich die Sachen, wo ich früher gebetet habe, zum Beispiel, bet mal für einen Parkplatz. Habe ich früher auch gemacht. Wisst ihr, was das mit dem Beten mit dem Parkplatz ist? 50% haut es hin und 50% haut es nicht hin. Genauso wie bei einem Ungläubigen, der was nicht dafür betet. Weil die Hälfte der Zeit kriegt er auch einen Parkplatz und die Hälfte der Zeit kriegt er auch nicht. Ich habe betet und habe einen Parkplatz bekommen, aber vom Beten und nicht bekommen redet man nichts. Wisst ihr, was ich heute mache? Da ich gesegnet bin in Jesus Christus mit jedem Segen, der existiert, wirkt sich dieser Segen in jedem Bereich meines Lebens auch im Parkplatz, fragt meine Frau. Am Anfang hat sie gesagt, aber das ist typisch du, du kommst hin und genau da vor der Tür fällt einer weg. Wie gibt's das immer? Wie es das gibt? Ich bin gesegnet, den nehme ich im nehmenden Glauben an, der gehört mir und der betrifft jeden Bereich meines Lebens. Jeden Bereich meines Lebens. Als ich das gelehrt habe einmal, hat ein Mann zu mir gesagt, ja, aber Reinhard, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe gesagt, was hast du für ein Problem? Er hat gesagt, am Ende eines Gesprächs mit dir habe ich bei der Verabschiedung immer früher gesagt, der Herr segne dich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll zu dir. Hat er wirklich gesagt. Habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, mach's einfach so wie meine Freunde in der Welt, die sagen Tschüss. Ja. Tschüss. Wir wissen nicht mehr, wie wir uns von einem Bruder verabschieden sollen, wenn wir nicht sagen dürfen, der Herr segne dich. Du darfst es sagen, sag, was du willst, aber bitte nicht zu mir. Weißt du warum? Denn wenn du mir das sagst, dann sagst du mir, da gibt's noch Segen, der mir noch nicht gegeben wurde. Schau, wenn du wirklich was Nettes, Frommes sagen willst, warum sagst du nicht so, tschüss, du gesegneter Mann Gottes. Tschüss, du gesegnete Tochter des Allerhöchsten. Tschüss, du gesegneter Mann. Warum deklarieren wir nicht über uns, was bereits Tatsache ist durch den neuen Bund? Und es gibt viele Dinge, die sich eingebürgert haben in unseren religiösen Sprachgebrauch, wo wir denken, aber das ist doch ein bisschen überzogen, Reinhard. Aber ich werde dir etwas sagen, warum es für mich nicht überzogen ist. Weil wenn du lang genug eine Lüge deklarierst, wird sie in deinem Herzen zur Wahrheit. Und wenn du immer lang genug deklarierst, es gibt noch Segen, der noch vor dir ist, dann wird es zur Wahrheit werden, dass du immer noch auf Segen wartest, der sich noch manifestieren muss. Es ist vollbracht, meine lieben Freunde. Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, wo klar festgelegt wird, wie sie miteinander umgehen. Und der einzige Art und Weise, wie Gott mit mir als Reinhard umgeht, ist der ich in Jesus Christus bin, gesegnet mit jedem geistlichen Segen.